بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم الله سأل بامس بمهات سجن الله زيق من هاي البمهات شكايت البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم اللي بيجي فيسا ناخ فنف تاقا مخفف إن شاء الله هويت الفايتا لتسيرة دس بروفيت صلى الله عليه وسلم und wir nähern uns immer mehr dem Ende, denn wir sind jetzt gerade bei den letzten Feldzügen des Propheten صلى الله عليه وسلم. Und zuletzt, liebe Geschwister, haben wir uns über den Feldzug von Hunain unterhalten. Der Feldzug von Hunain ist übrigens einer der beiden Feldzüge, die Allah Azza wa Jal im Koran namentlich erwähnt hat. Einmal Hunain, wie gesagt, Allah sagte, وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ und der Tag von Hunain, und am Tag von Hunain, als euch eure große Anzahl gefiel. Und die andere Schlacht, die erwähnt worden ist im Koran Karim Surat At-Tawbah, ist die Schlacht von Badr. Entschuldigung, in Surat Al-Imran, die Schlacht von Badr. Das sind die einzigen beiden, die Allah subhanahu wa ta'ala namentlich im Koran erwähnt hat. Wir haben gesagt, dass der Feldzug von Hunain war nach dem Feldzug von der Eroberung Makkas, denn nachdem Mekka befreit worden ist, gab es jetzt noch zwei große Stämme, die Fahne des Polytheismus sozusagen getragen haben, hochgehalten haben. Wenn diese beiden Stämme fallen, dann ist der Polytheismus in der arabischen Halbinsel ein für alle Mal erledigt. Und das waren die Hawazin und die Thaqif. Und die Schlacht von Hunain, das war in erster Linie gegen die Hawazin. Und die Leute der Stamm Thaqif, was waren diejenigen, die in der Stadt Ta'if gehaust haben. Und deswegen geht es jetzt im Folgenden um den Feldzug von Ta'if. Die Muslime, wie gesagt, haben die Hawazin besiegt, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala seine Hilfe uns geschickt hatte. Denn hätte Allah subhanahu wa ta'ala die Engel nicht herabgesandt, hätte Allah Azza wa Jal seine Unterstützung nicht gegeben, dann die Muslime hätten diesen Krieg verloren. Und sie waren auch in der Unterzahl, aber das wäre nicht das Problem gewesen. Aber bis auf ganz wenige Leute, sind alle geflohen, als es dann hart auf hart kam. Wie dem auch sei, nachdem die Muslime, liebe Geschwister, ihre Kräfte wieder gesammelt haben, haben sie sich begeben in Richtung Ta'if. Die heutige Stadt Ta'if befindet sich, wie auch damals logischerweise, in der Nähe von Mekka. Und das ist eine Reise von ein paar Tagen, die man da braucht. 2-3 Tage, bis man dorthin kommt, damals mit dem Kamel. Heutzutage sind es vielleicht 70 oder 80 Kilometer, mehr nicht. Und die Hawazin, wir haben gesagt, ihr Heeresführer war Malik al-Nasri. Und der ist auch geflohen nach der Schlacht von Hawazin, von Hunain ist geflohen auch nach Thaqif und war dort mit den Leuten in Ta'if. Und Ta'if, liebe Geschwister, ist eine Stadt, die sich auf dem Berg befindet. Und sie war damals umzingelt mit Stadtmauern, sodass es sehr schwierig gewesen ist, dort hineinzukommen, beziehungsweise die einzige Möglichkeit, wie man hätte in die Stadt eintreten können, wäre durch die Tore gewesen, die allerdings verschlossen worden sind. Und die Leute von Thaqif, die haben das mitbekommen, natürlich, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen hinterher ist, und so haben sie sich hinter ihren Mauern verschlossen. Und sie haben Nahrung mit sich reingenommen in ihr Schloss sozusagen, oder ihre Burg oder ihre Stadt, die für ein ganzes Jahr lang, liebe Geschwister, ausgereicht hätte. Und auch genügend Munition, genügend Waffen haben sie bei sich gehabt, sodass die Muslime, sie kamen am 20. Shawwal in Ta'if an und hatten nicht lange Zeit gehabt, ihre Kräfte zu sammeln. Und so haben sie Muslime die Stadt Ta'if umzingelt. Und diese Umzingelung lautet nach manchen Historikern, nach einer Mursal-Überlieferung von Urwa ibn Zubayr, rahimahullah ta'ala, ein Neffe von Aisha, er sagt, es hat gut zehn Tage gedauert, diese Umzingelung. Und während dieser Schlacht, oder besser gesagt, während dieser Umzingelung, gab es ein paar Auseinandersetzungen. Die Muslime haben sich in der Nähe dieser Burg aufgehalten und es gab nur Gefechte durch die ganzen Pfeile, die hin und her geflogen sind. Und so haben die Muslime einige Sachen davon abbekommen, sodass sie natürlich ihren Standort gewechselt haben. Und zwar sind sie dann dorthin gegangen, wo heutzutage die Moschee von Ta'if steht, und zwar die große Moschee von Abdullah ibn Abbas. Ibn Abbas ist übrigens auch dort gestorben, sogar Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden, also in Ta'if. Und man hat dort eine Moschee, eine der größten Moscheen, die es dort gibt, hat man dort nach seinem Namen genannt. Dort haben die Muslime sich dann, die haben dort sich niedergelassen, ja, und natürlich beraten, wie sie dort vorgehen sollen. Denn dieser ganze, denn durch die Umzingelung gab es keine Gefechte von Mann zu Mann. Es gab keine Duelle, es gab keine direkten Auseinandersetzungen. Aber auch die Muslime haben natürlich ihre Pfeile versucht, über diese Mauern hinüber zu schießen, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat versprochen, dass jeder, der mit einem Pfeil einen Feind trifft, der wird im Paradies um eine Rangstufe erhöht. So sagt er sallallahu alaihi wasallam: "Man balagha bi sahmin falahu daraja fil Jannah." Das heißt, wer mit einem Pfeil trifft, wird um eine Stufe im Paradies erhöht. Und leider sind aber sehr viele Muslime verletzt worden dabei, und 12 davon, heißt es in einer Überlieferung, sind gefallen, als Märtyrer gestorben. Und von den Götzendienern sind nur 3 Leute ungefähr gestorben. Und auch eine authentische Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam weist darauf hin, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, sein Ziel war es nicht, die Stadt Ta'if zu erobern. In diesem Moment. Sein Ziel war es nicht, die Stadt Ta'if einzunehmen, sondern sein Ziel war es, sie moralisch sozusagen zu zerstören und ihnen klarzumachen, dass die ganze Umgebung ist alles in der Hand der Muslime. Und auch ihre Umzingelung, sie können, sobald sie ihre Burg oder ihre Stadtmauern verlassen, sollen sie wissen, dass sie im Land der Muslime sind. Insofern war es sozusagen nur eine Frage der Zeit, bis die Stadt Ta'if auch ein für alle Mal eingenommen werden könnte. Und die Muslime haben sich bemüht, die Leute von Thaqif zum Islam einzuladen, genauso wie sie damals bemüht waren mit den Quraysh. Und das war sowieso dem Propheten sallallahu alaihi wasallam viel lieber, wenn die Leute den Islam annehmen und wenn die Leute in ihren Häusern bleiben und wenn die Leute ihr Hab und Gut behalten und kein Blutvergießen stattfinden muss. Deswegen war immer das erste Ziel, dass die Leute den Islam annehmen oder dass sie sich dem Urteil des Propheten sallallahu alaihi wasallam zumindest ergeben, sodass sie ihre Religion behalten können und es gibt kein Krieg. Insofern war immer Krieg die letzte Möglichkeit. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam natürlich das versucht, und ihr wisst, Ta'if hatte er schon damals versucht, in der mekkanischen Periode war er damals schon sehr darauf aus, dass die Leute von Ta'if den Islam annehmen, und ihr kennt die Geschichte und wie sie seine Da'wa, wie seine Einladung zum Islam abgelehnt haben und wie sie ihn damals vertrieben haben und auch verletzt haben sallallahu alaihi wasallam. Und damals hatte er gebeten und gesagt: Allahumma hadi thaqifan, wie es in einer Überlieferung heißt, die umstritten ist, zumindest sagt er Tirmidhi hasan und sahih und gharib. Wie dem auch sei, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat offensichtlich für sie gebetet. Und deswegen kam es nicht von ungefähr, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen vorgeschlagen hat, diese Umzingelung aufzugeben, dass sie aufhören sollen, ihn weiterhin zu umzingeln. Aber er sah, dass die Freunde seine Freunde radiallahu ta'ala anhum eifrig waren und dass sie unbedingt kämpfen wollten, und so erlaubte er ihnen einige Gefechte. Und bis sie aber merkten, dass es da nichts bringt, wenn man nur mit Pfeilen hin und her schießt und die anderen hinter den Mauern sind, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie irgendwann mal aufgeben werden, dann sind sie sozusagen noch eine der wenigen Stämme, die den Islam noch nicht angenommen haben. Nach diesen paar Gefechten hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen auch mal angeboten, dass sie diese Umzingelung aufgeben, und sie haben diesmal ihr Einverständnis gegeben. Nicht, dass sie vorher nicht einverstanden waren, nur es war kein Befehl, es war eine Empfehlung, und die haben sie diesmal angenommen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist dann zurückgegangen zu einer Ortschaft in der Nähe dort, wo er vorher war, bei Hunain. Und zwar heißt Al-Ji'rana oder Al-Ji'rana, beides wird, sagt man. Und er kam dann dort am 5. Dhul-Qi'da an. Wie gesagt, er war am 10. Shawwal, das ist der 10. 11. Entschuldigung, der 10. 10. Ja, 10. 10. war er in Ta'if angekommen. Und dann am 5. 11. Ist er dann in dieser Ortschaft Ji'rana angekommen. Und was ist dort geschehen? Ihr wisst noch vielleicht von vorher, dass nachdem die Schlacht von Hunain gewonnen war, gab es eine riesig große Anzahl an Kriegsbeute. Eine sehr große Anzahl an Kriegsbeute. Und die hatte der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch nicht verteilt gehabt. Und er hatte nur ein bisschen Silber, was es dort gab, an ein paar Leute verteilt, nachdem die Umzingelung von Ta'if beendet war. Aber die große Kriegsbeute, die hatte er noch gar nicht verteilt, auch nachdem er zurückgekehrt ist. Und er wartete damit mehrere Nächte ab oder mehrere Tage ab. Und zwar gut 10 Tage wartete er ab. Und der Grund war ganz einfach, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gehofft hat, dass der Stamm von Hawazin einsichtig wird. Sie haben zwar die Schlacht verloren, ein Teil der Leute von Hawazin, bei der Schlacht von Hunain, die wir letztes Mal gesprochen haben, waren gefangen genommen. Und sie haben, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat extra gewartet mit der Verteilung der Kriegsbeute, auf dass die Leute von Hawazin bereuen, Tauba machen, den Islam annehmen und deswegen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kommen, und damit sie ihr Hab und Gut wieder zurückbekommen. Ja? Und hier sieht man sehr schön, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam niemals zum Ziel hatte, dass er die Leute sozusagen ausbeuten wollte. Und das war gar nicht sein Ziel. Deswegen, selbst wenn sie zurückkämen würden, nachdem sie die Schlacht verloren haben, als gläubige Muslime, er würde ihnen alles wieder zurückgeben, was er von ihnen damals bekommen hat. Und deswegen hatte er gewartet, sallallahu alaihi wasallam, in der Hoffnung, dass sie den Islam annehmen und zurückkehren. Aber sie kamen nicht. Sie kamen nicht, und daraufhin hat er, sallallahu alaihi wasallam, die Kriegsbeute verteilt. Und wie es bekannt ist, und Allah azza wa jalla im Koran erwähnt hat, Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, und wisset, wa'alamu annama ghanimtum min shay'in fa'anna lillahi khumusahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wa liyatama wa lmasakini wa binis sabil. Und wisset, dass was auch immer ihr an Kriegsbeute gemacht habt, dass Allah ein Fünftel zusteht und seinem Gesandten und die nahen Verwandten und die Weisen und die Bedürftigen und dem Sohn des Weges. Insofern wird diese Kriegsbeute in 5 Teile verteilt. 4 Fünftel gehen an die Anwesenden, am Krieg beteiligt waren, und 1 Fünftel wird verteilt unter den Propheten sallallahu alaihi wasallam und den Leuten, die Allah azza wa jall in dieser Aya gerade erwähnt hat. Und diese 4 Fünftel werden so verteilt, dass ein Fußsoldat bekommt einen Anteil und ein Reiter bekommt 3 Anteile, einen Anteil wegen sich selbst und 2 Anteile wegen seines Tieres, auf dem er geritten ist. Und das gilt für die Mobilien. Wenn man so sagt, es gibt ja Immobilien und es gibt Mobilien. So definiere ich das jetzt einfach mal. Also die Immobilien, das heißt die Sachen, die man trägt, die man bewegen kann. Ansonsten die anderen Sachen, die Immobilien, wie Ländereien und ähnliches, da entscheidet der Imam der Muslime, was damit gemacht wird. Entweder er verteilt es ebenfalls, oder er macht daraus einen Waqf, eine Stiftung, oder ähnliches. Und er hat auch anderes Recht, wie gesagt. Er hat darin sozusagen die freie Wahl, weil über den Propheten sallallahu alaihi wasallam offensichtlich Verschiedenes überliefert worden ist. Und diese Art von Beute nennt man auf Arabisch Ghanima. Und es gibt noch eine zweite Art von Beute, die nennt man auf Arabisch Fay. Al-Fay ist diejenige Beute, die man ohne Krieg bekommen hat. Das heißt, wenn ein Volk das andere angreift und die anderen alle fliehen ohne Kampf, dann das nennt man Fay, was sie dort hinterlassen. Und das wird auch auf eine bestimmte Art und Weise verteilt, wie die Gelehrten das in den Büchern der Fuqaha erwähnt haben. Und es kann auch sein, dass der Führer der Muslime einen Teil der Beute an die Beteiligten gibt als zusätzlichen Ansporn, weil sie besonders tapfer gewesen sind, weil sie besonders erfolgreich gekämpft haben. Und es ist auch erlaubt, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam andere oder dem Kriegs dem Führer der Muslime anderes zu machen. Und auch werden die Leute angespornt dadurch, dass jeder, der irgendein Duell gewonnen hat, der darf die Beute, der darf die Rüstung der Person nehmen, die er besiegt hat. Ja. Wie dem auch sei, der Grund, wie gesagt, warum der Prophet sallallahu alaihi wasallam das hinausgeschoben hat, war der erwähnte. Aber die Art und Weise, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Beute erwähnt hat, war auch eine weise Art, von der nicht viele Leute davon gewusst haben. Oder einige Leute haben das nicht verstanden, warum er das gemacht hat. Und zwar hat er sallallahu alaihi wasallam den Tulaqa, das waren diejenigen, wie gesagt, die er in Mekka freigelassen hat, nachdem er Mekka erobert hat, waren alle sozusagen in seiner Gefangenschaft. Und er hat sie alle freigelassen. Wir wissen, idhabu fa'antum al-Tulaqa, geht ruhig, ihr seid alle frei. Und diese freigelassenen Araber, die Tulaqa, manche haben ja bei Hunayn mitgemacht, wie wir gesagt haben. Insofern hat er sallallahu alaihi wasallam diesen Leuten besonders viele Anteile gegeben. Also mehr als anderen. Und das gleiche gilt für die Beduinen, die auch dort mitgemacht haben und die also nicht zu den engen Verbündeten oder zu den engen Freunden des Propheten sallallahu alaihi wasallam gehören. Sondern Leute, die eben gehört haben, da ist jemand erfolgreich, die machen mit und möchten auch was vom Kuchen abbekommen. Und warum hat er das gemacht sallallahu alaihi wasallam? Weil diese Leute, er wollte ihre Herzen gewinnen, ja. Und das nennt man al-mu'allafa qulubuhum. Das sind diejenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen für den Islam. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam unglaublich viel bestimmten einzelnen Personen gegeben. Zum Beispiel hat er, alaihi salam, eine Person namens Uyayna ibn Hisn, er ist einer der Führer des Stammes Ghatafan, er hat ihm 100 Kamele geschenkt. 100 Kamele geschenkt, einfach also viel mehr als allen anderen. Und auch einer anderen Person namens Al-Aqra ibn Habis, er hat ihm auch 100 Kamele geschenkt. Und eine andere Person namens Al-Qama ibn Ulatha, er hat auch 100 Kamele geschenkt. 100 Kamele müssen wir vorstellen, dass ein Kamel zum Beispiel 1000 Euro kostet oder mehr oder weniger. Ja? Das heißt eine riesige Summe. Und eine andere Person namens Al-Abbas ibn Mirdas hat auch 100 Kamele geschenkt. Eine weitere Person namens Suhail ibn Amr, ebenfalls 100 Kamele. Hakim ibn Hizam, ebenfalls 100 Kamele. Abu Sufyan ibn Harb, der erst vor kurzem in Mekka den Islam angenommen hatte, einer der Führer von Quraysh, ebenfalls 100 Kamele geschenkt, obwohl er wahrscheinlich steinreich war. Ja, insofern ging es nicht nur darum, es geht einfach darum, ihre Herzen zu gewinnen. Safwan ibn Umayyah, ebenfalls 100 Kamele hat er einfach so geschenkt. Und deswegen wird erzählt von dem Historiker Ibn Ishaq, rahimahullah ta'ala, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam 12 verschiedenen Leuten allen jeweils 100 Kamele einfach so gegeben hat. Wenn er wollte, sallallahu alaihi wasallam, er hätte alles für sich behalten können. Und keiner hätte den Mund aufgemacht. Und keiner hätte sich beschwert, weil sie alle ihr Leben sogar hergegeben hätten für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und andere erwähnen noch mehr, sodass insgesamt in der Sira ungefähr 52 Leute erwähnt werden. 52 Leute erwähnt werden, die jeweils 100 Kamele bekommen haben. Kann sich vorstellen, was für eine riesige Kriegsbeute das war. Das war nur in Bezug auf die Kamele und nicht in Bezug auf die anderen. Und jetzt könnte sich jemand die Frage stellen und sagen, wie kann es sein, dass man sozusagen jemanden versucht, durch Geld oder durch irgendeine Art Vermögen und Besitz und Eigentum zu gewinnen für den Islam? Ist es dann wirklich, hat dann die Person den Islam wirklich ernsthaft angenommen? Und diese Frage, liebe Geschwister, das machen ja andere Religionsgemeinschaften ebenfalls. Sie versuchen durch Geld Leute zu gewinnen. Man versucht Leute zu kaufen, manchmal Spione, oder man versucht Leute zu kaufen, wenn sie schwach in ihrem Glauben sind, dass man sie für seine Religion gewinnt und so weiter. Und warum macht man das im Islam dann ebenfalls? Die Antwort dort, liebe Geschwister, der Unterschied zwischen den beiden Sachen ist, dass aus beiden Blickwinkeln die Leute sehen die andere Person, der man Geld gibt, als eine Person, die man gewinnen will. Und wir Muslime, wir versuchen die Menschen zu bekommen für den Islam, das heißt für die Wahrheit. Ja? Und deswegen, wenn man jemanden für die Wahrheit gewinnen kann, das heißt, du willst jemanden erretten vor der Hölle und du schaffst ihn zu erretten vor der Hölle mit Geld, ja, dann ist doch das Gut, alles Gut, was es in diesem Leben gibt, nichts wert im Vergleich zu dem, was er dadurch bekommen wird. Das heißt, du errettest ihn durch die Hölle für immer und ewig, durch ein paar Kamele, ja, dann gib ihm die paar Kamele und dann geht er ins Paradies dafür. Also wenn das sein Problem ist, nur dass er Geld haben will, dann gib ihm Geld und alhamdulillah, er wird dadurch ins Paradies kommen. Und die anderen Gemeinschaften, die das ebenfalls machen, sie rufen den Menschen zur Hölle. Ja? Und deswegen sagen wir, die Frage ist, was ist der Zweck? Wenn der Zweck in Ordnung ist, dann ist es in diesem Fall in Ordnung, jemandem Geld zu geben. Wenn der Zweck nicht in Ordnung ist, dann ist es nicht in Ordnung, das Geld herzugeben. Ja? Und außerdem, wir wissen ja, dass manchmal die Leute von der islamischen Religion eine falsche Einstellung haben. Das heißt, sie denken, sie haben bestimmte Vorstellungen mit dem Islam. Jeder Mensch assoziiert, das heißt verbindet gedanklich etwas mit dem Islam, wenn er den Begriff hört. Okay? Und wenn du jemanden jetzt zum Islam einladen möchtest, dann manchmal gibt es Gründe, warum er ihn nicht annimmt, weil er ein falsches Bild hat, ein verzerrtes Bild hat vom Islam. Er verbindet damit falsche Vorstellungen. Ja? Manche Menschen reduzieren den Islam auf bestimmte Sachen in der Religion. Und jetzt, wenn du es schaffst, diese Person zum Beispiel durch Geld dazu zu bringen, den Islam äußerlich anzunehmen, auch wenn er ihn im Herzen noch nicht angenommen hat, aber da kommt dann in die Moschee und verrichtet seine Gebete und macht den Wudu und kommt integriert in die islamische Gemeinschaft und er sieht dann, wie der Islam wirklich ist, dadurch wirst du viele Sachen bei ihm, viele Fehler, die er hat über den Islam, viele falsche Gedanken korrigieren. Ja? Und dann sieht er den Islam und dann wird der Iman in sein Herz eindringen. Das heißt, äußerlich erstmal hat er den Islam angenommen. Er hat gesagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Und dann ist er sozusagen offensichtlich Muslim. Wir betrachten ihn als Muslim. Aber nach einer gewissen Zeit wird auch der Iman in sein Herz eindringen, weil er den Islam richtig kennenlernt. Und deswegen, die meisten von denen, denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier was geschenkt hat, sie haben im Nachhinein den Islam auf schöne und beste Art und Weise umgesetzt. Ja? Und nur wenige von ihnen wird gesagt über sie, dass sie nicht sehr religiös geworden sind oder vielleicht sogar in ihrem Unglauben geblieben sind. Aber trotzdem, selbst wenn er geblieben ist in seiner Religion, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat trotzdem gewonnen. Denn erstens, er hat seine Pflicht erfüllt. Zweitens, er hat versucht, ihm Da'wah zu machen. Drittens, liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dadurch das Unheil dieser Person abgeschirmt. Weil kann sein, sie war eine Person, die feindselig dem Islam gegenüberstand. Jetzt, spätestens solche Person kann man leicht kaufen. Man gibt ihnen ein bisschen Geld, ja, und das war's fertig. Und dann wird er über den Islam gut denken und er wird sich für den Islam im Notfall sogar einsetzen. Wenn es gibt auch Nicht-Muslime, die sich für den Islam einsetzen, wie zum Beispiel Abu Talib, der Onkel des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, oder einer der Onkel, er hat sich auch für den Propheten gesagt, sallallahu alaihi wasallam, eingesetzt, obwohl er kein Muslim war. Insofern kann man dadurch zumindest erreichen, dass die Person nichts Schlechtes hegt, nichts Schlechtes macht gegen den Islam und nicht den Muslimen im Weg steht. Und Anas ibn Malik sagte über diese Begebenheit, das heißt also, dass man den Leuten Geld gegeben hat, damit sie den Islam annehmen, und das ist übrigens auch eine Kategorie der Leute, denen man Zakat geben darf, er sagte, radiallahu ta'ala, und der Freund des Propheten, in kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu illa ad-dunya, فَمَا يُسْلِمُ حَتَّى يَكُونَ الْإِسْلَامُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا. Er berichtet uns, und der Hadith ist in Sahih Muslim, er sagte, so manch einer hat den Islam angenommen und sein Ziel war nur die Dunya. Aber sobald er den Islam angenommen hat, wurde er ihm lieber als die gesamte Welt und was es darin gibt. Also hier sehen wir genau diese Mauer, die zwischen ihm war und dem Islam. Jeder Mensch, der die Wahrheit sucht. Jeder Mensch, der, wenn er die Wahrheit kennenlernt, der sie annehmen wird. Ja, warum nimmt er sie nicht an? Es gibt etwas zwischen ihm und der Wahrheit. Eine Mauer. Die hat irgendjemand aufgebaut. Und diese Mauer gilt es zu brechen. Du kannst sie brechen mit 10 Euro, mit 100 Euro, 1000 Euro. Brich sie. Dann die Person lernt es kennen und dann nimmt sie den Islam an, genauso wie er das gesagt hat, radiallahu ta'ala an. Und auch, liebe Geschwister, dieser Personen, die wir erwähnt haben, heißt Safwan ibn Umayya. Er sagte, لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلي فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. Er sagte, radiallahu ta'ala anhu, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat mir so viel gegeben und er war zuvor derjenige, den ich von allen Menschen am meisten verabscheut hatte. Das heißt, er war Kafir. Eine Person, die Prophet sallallahu alaihi wasallam verabscheut, kann Muslim sein. Okay? Das heißt, er war derjenige Mensch von allen, den ich am meisten verabscheut hatte. Er sagte, als er dann mir gegeben hatte, die Kriegsbeute, einen Teil der Kriegsbeute oder geschenkt hatte, wurde er derjenige, den ich von allen Menschen am meisten liebte. Das heißt also, diese Liebe, die war nicht wegen dem Geld, sondern die Liebe war, weil er den Propheten kennengelernt hat. Und manche Leute haben dann gesehen, subhanallah, ein Mensch, warum die Leute werden gläubig natürlich, warum? Weil unter anderem, weil diese Person, dieser Mensch, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, der in seiner Hand jetzt einen Wert hat von Vermögen von Milliarden, kannst du sagen. Mindestens hunderte von Millionen hat er in seinem Vermögen. Wenn er will, er behält es alles für sich. Aber er gibt alles her. Und ihr werdet gleich eine Überlieferung sehen. Er gibt alles her und wenn er hätte, würde er noch mehr geben. Ja? Und das zeigt, dass dieser Mensch, sallallahu alaihi wasallam, niemals gelebt hat für dieses Leben, sondern nur gelebt hat für das Leben danach. Und so sollte der gläubige Mensch nicht auf das achten, was er in diesem Leben hat. Und wenn wir darüber reden würden, was man alles profitieren kann aus diesen Aussagen und aus dieser Einstellung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann hätte man, könnte man darüber lange sprechen. Wie dem auch sei, Safwan ibn Umayyah, über den wir gerade eben gesprochen haben, der gesagt hat, zuvor der Prophet sallallahu alaihi wasallam war den ich am meisten verabscheut habe. Und jetzt ist er derjenige, den ich am meisten liebe. Der Prophet hat ihm was gegeben, einen Teil gegeben, ein paar Kamele gegeben, und dann hat er immer gesagt, ich möchte mehr. Dann hat der Prophet ihm gesagt, okay, kannst du noch mehr haben. Er hat gesagt, ich will noch mehr, hat er ihm mehr gegeben, ich will noch mehr, hat er ihm mehr gegeben. Irgendwann hat der Prophet ihm dann klar gemacht, hat ihm gesagt, hat ihm erklärt, wie die Muslime, wie der Islam oder wie ein Muslim Geld zu sehen hat. Wie ein Muslim Vermögen, Besitz zu sehen hat. Dazu kann man sagen, das Wort im Arabischen für Besitz, für Eigentum heißt Mal. Okay? Wird auch verwendet für Geld, aber Mal allgemein ist alles, was man besitzt. Und das arabische Wort Mal kommt von dem Verb Mala und bedeutet neigen. Und das bedeutet, das ist, Mal ist alles, per sprachlich gesehen, ist alles, wird alles bezeichnet, was ein Herz gerne begehrt. Das heißt, es sehnt sich danach. Ja? Und deswegen sagt man im Arabischen ein Sprichwort, eine Person hat gesagt, رَأَيْتُ النَّاسَ قَدْ مَالُوا إِلَى مَنْ عِنْدَهُ مَالُوا وَمَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ مَالُوا فَإِنَّ النَّاسُ عَنْهُ قَدْ مَالُوا. Das ist sozusagen ein Sprichwort im Arabischen. Das heißt so viel wie, es ist natürlich schwierig zu übersetzen, aber es geht um das Wort Mala, heißt neigen, sich sehnen nach. Ja? Er sagt, ich habe gesehen, dass die Leute sich sehnen nach, und hat das Wort Mala verwendet, nach wem sehen sie sich? Jemand, der Mal hat. Und sagte, aber wer kein Mal hat, فَإِنَّ النَّاسَ عَنْهُ قَدْ مَالُوا, das heißt, die Leute wenden sich von ihm ab. Ja, und weil die meisten Menschen, die meisten Kontakte unter den Menschen, außer Verwandtschaften und solche Sachen, sind aufgebaut auf Vor- und Nachteile. Also je mehr Vorteile man hat, desto besser ist die Beziehung, natürlich also in der Wirtschaft und Ähnlichem. Und, liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm also klar gemacht, wie die Muslime das Geld sehen. Und Allahu a'lam, was er gesagt hat. Könnte sein, er hat ihm gesagt, dass Geld im Islam ist eine Art Mittel zum Zweck. Geld ist eine Sache, die man hat, um damit etwas Gutes zu machen. Und Geld ist eine Sache, für die du verantwortlich bist. Je mehr Geld du hast, je mehr hast du Verantwortung gezogen. Je mehr Geld du hast, desto mehr musst du Rechenschaft ablegen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Je mehr Geld du hast, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einem Unheil verfällst. Denn viele Menschen, sie haben keine Hijra gemacht nach Medina. Warum? Weil sie Vermögen hatten in Mekka und weil sie eben nicht dieses Vermögen zurücklassen wollten. Deswegen, sie wollten einfach dort bleiben. Insofern hat Allahu a'lam, was er ihm genau gesagt hat, aber er wollte ihm bestimmt sagen, إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً, wie Allah im Koran gesagt hat, euer Vermögen und eure Kinder sind eine Verführung für euch. Das heißt, Verführung, was es kann sein, dass diese Dinge dich abhalten von einer Sache, die viel besser ist. Das heißt nicht, dass man seine Kinder im Stich lassen soll und die weglassen soll. Das wäre auch eine Art Verführung, weil man ist ja verantwortlich für sie. Ja? Und das Vermögen zu verschwenden, man ist auch verantwortlich dafür. Insofern soll man das damit machen, was Allah Azza wa Jal von einem verlangt hat. Und sogar hatte der Prophet a.s. offensichtlich versprochen, einen jährlichen Betrag zu bekommen aus der islamischen Staatskasse. Das heißt, er will auch nichts mehr machen, der Kerl. Der hat sozusagen eine Rente auf bis zum Lebensende. Auch da, dann, als der Prophet a.s. ihm klar gemacht hat, wie die Muslime Vermögen betrachten, hat er auf all das verzichtet. Könnt ihr euch vorstellen, wie eine Person auf Hunderte von Tausende von Gelder oder wie sagt man eine Rente bis zum Tod verzichtet? Einfach warum? Weil der Prophet ihm gesagt hat, dass es nicht gut ist für dich. Und so hat er seine Nasiha angenommen. Und das zeigt auch, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam genau das erreicht hat, was er erreichen wollte. Er wollte erreichen durch dieses Geld, dass sie zum Islam kommen. Und das Herz war so mit Iman schon erfüllt, dass die Person keinen Platz mehr hatte in ihrem Herzen nach was? Nach dem Geld. Und so hat es darauf verzichtet. Fertig. Das ist genau, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam erreichen wollte. Und wer sein Geld behalten wollte, sollte es eben behalten. Und jeder weiß es, muss oder wird wissen, was für ihn gut und was für ihn schlecht am Ende sein wird. Wie dem auch sei, manche Muslime natürlich haben nicht mitbekommen, haben nicht die Weisheit verstanden, warum der Prophet sallallahu alaihi wasallam manchen mehr gegeben hat als anderen. Und dann und das hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ihnen klar gemacht. Er sagte: "Wallah, inni la'u'ti ar-rajula wa ad'u ar-rajul, walladhi ad'u ahabbu ilayya min alladhi u'ti. Walakin u'ti aqwaman lima ara fi qulubihim min al-jaz' wal-hala'." وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. Das heißt, sinngemäß übersetzt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in dieser Überlieferung in Sahih Bukhari, er sagte: Manchmal gebe ich jemandem, wobei ich einer anderen Person nichts gebe, aber diejenige Person, der ich nichts gegeben habe, sie ist mir viel lieber als die Person, der ich etwas gegeben habe. Subhanallah. Also ganz andere Maßstäbe hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil er, alaihi salatu wasalam, er weiß, was ist am besten für welche Person. Diese Person, die hat noch, ihr Iman ist noch sehr schwach und sie braucht, gibt ihr etwas, was ihren Iman stellt. Diese Person, die hat einen starken Iman, wenn sie einen starken Iman hat, was will er ihr Dunya geben? Wenn ihr Dunya geht, er bringt ihn nur in eine Versuchung, dass er sich ablenken lässt durch das Jenseits. Also vertraut er lieber auf darauf, dass diese Person Iman hat und gibt ihr eben davon nichts. Dann sagt er, die Person, der ich nichts gebe, ist mir eigentlich viel lieber. Und das ist natürlich dann Allahu Akbar, wenn du weißt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dir nichts gibt, weil er dich liebt, weil er bezeugt, dass du Iman hast, dann was willst du mehr als das? Was willst du mehr als das? Dann sollte die andere Person sich schämen, die etwas bekommen hat, 100 Kamelen, nochmal 100 Kamelen, sollte sich schämen. Sozusagen, A'udhu Billah, der Prophet weiß offensichtlich, dass man Iman, aber die Person ist natürlich nicht so weit. Und jeder von uns weiß, dass die Menschen unterschiedlich schnell reifen. Und er hat auch, wie gesagt, er sagte, manchmal gebe ich bestimmten Leuten aufgrund, ich gebe manchmal bestimmten Leuten, warum? Weil ich sinngemäß weiß, dass sie eine große Katastrophe hinter sich haben, sinngemäß. Warum? Weil sie haben erst einen Krieg hinter sich gehabt. Und kann sein, er hat seinen Vater verloren, seine Frau verloren, sein Kind verloren, seinen Bruder verloren, seinen besten Freund verloren. Insofern hat der Prophet auch diese Herzen beruhigen wollen. Ja? Denn der Krieg war eine Notwendigkeit, es ging nicht anders. Sie haben sogar angefangen anzugreifen. Aber trotzdem wollte er sallallahu alaihi wasallam ihre Gemüter beruhigen und hat deswegen manchen von ihnen mehr gegeben als andere. Er sagte sallallahu alaihi wasallam in einer anderen Überlieferung, in Sahih Bukhari: إني لا أعطي رجالا حدثاء عهد بكفر أتألفهم. Ich gebe manchen Leuten, die erst kürzlich den Islam angenommen haben, weil ich ihre Herzen gewinnen möchte. Und er sagte sallallahu alaihi wasallam: إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. مخافة أن يكبه الله في النار. Das heißt, sinngemäß übersetzt: Manchmal gebe ich jemandem, obwohl andere Leute mir viel lieber gewesen sind, aber ich gebe dieser Person, aus Angst davor, dass Allah ihn in die Hölle schmeißt. Aus Angst davor, dass Allah ihn in die Hölle schmeißt. Dieser Hadith bei Bukhari und bei Muslim überliefert worden. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat erfahren, dass die Ansar unzufrieden sind. Sie waren auch, gehörten auch zu den Leuten, die unzufrieden waren, weil sie gemerkt haben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam anderen viel gibt und ihnen wenig gibt. Und so sagten manche von ihnen, wenn es hart auf hart kommt oder wenn es Krieg ist, dann werden wir gerufen. Und dann gibt man die Beute anderen Leuten. Also so haben manche von ihnen gesprochen. Also uns ruft man zum Krieg und nachher gibt man den anderen die Beute. Und er sagte, er gibt den Leuten von Quraysh und lässt uns im Stich, wobei unsere Schwerter noch tropfen vom Blut der Leute von Quraysh. Also erst vor kurzem haben wir sie noch bekämpft. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam das erfahren hat, hat er alaihi salatu wasallam ihren Führer auch gerufen und ihn gefragt, was ist mit dir? Siehst du das auch so wie deine Leute? Und er sagte, ja. Aber er sagte anders, er sagte, ich bin einer von ihnen. Er hat auch nicht gelogen, hat nicht gesagt, nein, ich sehe das nicht so, aber die anderen sehen das so. Sondern er hat einfach die Wahrheit gesagt, er sagt, ja, ich bin einer von ihnen. Und also sinngemäß, wir wundern uns, wieso gibst du anderen Leuten? Und wir haben doch für dich gekämpft und wir haben uns selbst geopfert. Daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dieses Problem wie folgt versucht zu lösen, beziehungsweise gelöst. Er sammelte sie alle in einem Lederzelt und sagte, die Leute von Quraysh, sie waren erst noch vor kurzem Ungläubige und haben erst vor kurzem einen großen Schicksalsschlag hinter sich. Und ich wollte sie trösten und ihre Herzen gewinnen. Und dann sagte er sallallahu alaihi wasallam, seid ihr nicht damit zufrieden, dass die anderen Leute zurückkehren in ihre Wohnungen, ihre Häuser mit Ad-Dunya, mit Schafen und Kamelen und Pferden und Gold und Silber. Und ihr kehrt nach Medina zurück mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Wenn die anderen Leute das gewusst hätten, dass sie Gold und Silber kriegen, aber der Prophet, der durch den wir den Kontakt haben mit dem Himmel, er kehrt mit den Leuten, mit den Ansar zurück. Das heißt, egal was Allah bestimmt, sie werden die Ersten sein, die es mit erfahren. Egal welche Barmherzigkeit Allah seinen Propheten gibt, welches Wunder er ihnen gibt, sie genießen es täglich hinter den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, fünfmal pro Tag zu beten. Sie hören den Koran von seinen Worten direkt, sallallahu alaihi wasallam, aus seinem Munde direkt, sallallahu alaihi wasallam. Jede Weisheit, sie beobachten ihn, sie lernen von seinem Charakter und so weiter und so fort. Und sie sind mit seinen Freunden zusammen. Was ist besser? Das oder Schafe, Kamele, bisschen Gold, bisschen Silber. Das gibt's im Paradies alles viel besser. All das, was sie bekommen, im Paradies gibt's das gleiche und noch besser. Insofern, was haben sie davon? Aber das ist eine Frage von Iman. Und deswegen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte dann, und wenn die gesamte Menschheit, er spricht die Leute von der Ansar an, nachdem er ihnen gesagt hat, seid ihr nicht damit zufrieden, dass die Leute die kehren zurück mit Schaf, Kamel, Esel, was auch immer, und ich kehre mit euch zurück nach Medina. Und er sagte sallallahu alaihi wasallam, wenn die gesamte Menschheit einen Weg wählen würde, einen bestimmten Weg gehen würde, und die Ansar würden einen anderen Weg gehen, das heißt, er sagte, der erste Weg ist wie ein Tal, also ein riesengroßer, breiter Weg. Alle Menschen würden diesen großen, breiten Weg wählen. Und die Ansar würden einen Bergpfad wählen. Ein Bergpfad ist in der Regel was ganz Enges, Kleines. Er sagte, dann würde ich den Bergpfad wählen, den die Ansar gewählt haben. Und das ist eine riesengroße Errungenschaft für die Ansar. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein. Natürlich, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen diese Sache klar gemacht hat, und dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat er ihnen dass sie verstanden haben, dass der Prophet auf ihr Iman vertraut hat und dass sie sozusagen ein Beispiel sind für Menschen, die sich opfern und ihr Vermögen opfern, ihre Seelen opfern, alles für dieses Prinzip, für La ilaha illallah, und dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam vertraut, dass ihre Liebe zum Jenseits größer ist als alles andere. Und als sie gemerkt haben, warum der Prophet sallallahu alaihi wasallam den anderen gegeben hat und ihnen nichts gegeben hat, waren sie damit zufrieden und gaben ihre Zufriedenheit bekannt. Und sie sahen darin diesen großen Nutzen für den Islam, dass andere von dieser Beute profitieren. Und sie haben dann angefangen zu weinen und zu bereuen, dass sie, wie konnten sie so eine Sache dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen? Wie hätten sie so denken können über den Propheten sallallahu alaihi wasallam? Sie hätten von vornherein sagen müssen, es muss einen Grund geben, warum der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat. Und wie gesagt, und sie sagten, wir sind zufrieden, o Gesandter Allahs, mit dem, was du uns für uns bestimmt hast. Und die auf der anderen Seite gab es ein paar Leute, die, möge Allah uns davor bewahren, offensichtlich entweder Heuchler waren oder erst sehr frisch den Islam angenommen haben von den Beduinen. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Kriegsbeute auf diese Art verteilte, also habt ihr gesehen, gab es verschiedene Arten. Manche, die haben was bekommen, die waren natürlich damit hochzufrieden, logischerweise. Andere, sie haben gar nichts bekommen und sie haben, wie die Ansar, sie waren darüber betrübt und sie haben aber die Weisheit nicht erst nachdem sie die Weisheit verstanden haben, haben sie sich dann zufrieden gegeben. Und manche der Anwesenden, möge Allah uns davon bewahren, sie waren unzufrieden damit und haben ihre Unzufriedenheit sogar dem Propheten sallallahu alaihi wasallam geäußert. Und so hat einer von ihnen dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam direkt ins Gesicht gesagt: "I'dil", das heißt, sei gerecht in deiner Verteilung. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: "Shaqitu illam a'dil", das heißt, möge ich unglückselig sein, wenn ich nicht gerecht bin. Und das heißt, so viel wie wehe dir, wenn ich nicht gerecht bin, wer soll sonst gerecht sein? Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er ist derjenige, der im Himmel ist, vertraut. Wieso sollten wir dann nicht demjenigen vertrauen, dem Allah subhanahu wa ta'ala vertraut? Ja? Und außerdem, die Sache mit Gerechtigkeit, das natürlich, der Ausdruck ist vollkommen fehl am Platz. Denn was heißt Gerechtigkeit überhaupt? Gerechtigkeit heißt nicht, dass wenn wir 10 Schokoladenstückchen haben und wir haben 10 Schüler in der Klasse, dass wir jedem Schüler ein Stück Schokolade geben. Das ist keine Gerechtigkeit. Weil da würdest du ja jemanden, der wie sagt man, fleißig ist, genauso behandeln wie jemanden, der faul ist. Und du würdest denjenigen, der zuvor immer fleißig war, aus Prinzipien, den würdest du kaputt machen durch diese Schokolade, die ihm gegeben ist. Demnächst macht das nur noch, wenn es Schokolade gibt. Ja? Insofern ist Gerechtigkeit, bedeutet, dass die Gerechtigkeit auch sprachlich gesehen bedeutet, dass man gemäß dem Recht handelt. Gerecht heißt gemäß dem Recht. Und wenn es gerecht ist, also wenn Allah SWT bestimmt hat, was gerecht ist, dann musst du genau danach handeln, wie Allah es gesagt hat. Dann bist du gerecht. Ja? Und deswegen, selbst wenn es wir es als ungerecht empfinden, es ist aber nicht Ungerechtigkeit. Weil wo ist die Verpflichtung? Wo ist die Verpflichtung? Wenn die Verpflichtung war, dass der Fußsoldat einen Anteil bekommt, eine Aktie bekommt, sozusagen. Und der Reiter 3, das war die Verpflichtung. Jeder hat das bekommen, seinen Pflichtanteil. Und jetzt im Nachhinein, du möchtest jemandem mehr geben als anderen, aus bestimmten Gründen. Nicht einfach so, aus bestimmten Gründen. Ja? Wo ist dann die Ungerechtigkeit? Kann nicht sein. Weil wenn du deine Pflicht erfüllt hast, kann es da in dieser Hinsicht keine Ungerechtigkeit, wenn du jemanden aus Grund einer bestimmten Leistung oder ähnliches mehr gibst als anderen gegeben hast. Und in einer anderen Version heißt es Shaqita illam a'dil. Das heißt so viel wie wenn du jemandem, so sinngemäß, wenn du jemandem folgst oder wenn du glaubst, dass dein Prophet ungerecht ist, dann wirst du unglückselig sein. Das heißt, du wirst du verlieren. Denn wer kann so etwas über den Propheten sallallahu alaihi wasallam glauben? Und Umar ibn Khattab radiallahu anhu wurde wütend aufgrund dieser Aussage dieses Beduinen und er bat den Propheten Erlaubnis, um Erlaubnis, ihn zu töten. Aber der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat das abgelehnt und er hat gesagt, ich möchte nicht, dass die Leute das Gerücht verbreiten, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine eigenen Leute tötet. Denn das Gefährliche ist bei solchen Gerüchten, die Leute kriegen nicht immer die gesamte Wahrheit mit. Und deswegen aus Sicherheitsgründen sagt er, nein, auf gar keinen Fall, das lohnt sich überhaupt nicht, lass ihn euch reden, wo ist das Problem? Wie dem auch sei, machen wir an dieser Stelle kurz eine Pause, barakallahu fikum, machen wir inshallah 5 Minuten weiter. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Im Namen Allahs, Allerbarmes, Barmherzigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit, dann auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wir hatten zuletzt gesprochen darüber, und gesagt, dass manche Geschwister, dass manche Leute damals ihre Uneinsichtigkeit dem Propheten Sallallahu gegenüber geäußert haben und klar und deutlich gesagt haben, dass sie das als ungerecht empfanden. Und das ist natürlich ein gewaltiger Vorwurf, denn wie kann man dem Propheten Sallallahu alaihi wa sallam Ungerechtigkeit vorwerfen? Das ist eine Sache, die ein Mensch, der auch nur ein Fünkchen an Iman in seinem Herzen hat, nicht mehr aussprechen kann. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es eine Person war, die kein Muslim war. Und das ist ein Heuchler. Aber wir wissen ja, dass manche von denen, die dabei waren, keine Muslime waren. Also, statt dass wir einem Muslim was vorwerfen, werfen wir es lieber einer Person vor, die selbst noch kein Gläubiger ist. Deswegen ist es für sie keine große Sache, wenn sie das so etwas ausspricht. Wie dem auch sei, wir wissen, dass manche der Beduinen mitgezogen sind, weil sie auf die Kriegsbeute aus waren. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde beim Verteilen der Kriegsbeute so sehr in die Enge getrieben, im wahrsten Sinne des Wortes. Man hat ihn erdrückt, bis er an einem Baum war. Er kam an einem Baum. Dieser Baum hatte sehr viele Äste. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man jemanden einengt und immer mehr drückt und jeder bittet dich um etwas und jeder will von dir etwas haben, dann war das so, dass da haben sie ihn so weit gedrückt, bis sein Umhang, den er anhatte, an einem der Äste kleben geblieben ist, sich angehängt hat und dadurch seinen Umhang verloren hat, sallallahu alaihi wasallam. Und er gesagt, gib mir meinen Umhang zurück. Dann sagt er, sallallahu alaihi wasallam, يعني شجر الشوق وكان يملا المكان نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, als sie ihn so in die Enge getrieben hatten und dadurch seinen Umhang verloren hat, sagte er, gib mir meinen Umhang zurück. Er sagte, wenn ich so viele Kamele hätte, die so viel wären wie die Äste an diesem Baum, wie Zweige an diesem Baum, und das war ein Baum, der sehr viele Zweige hat. Er sagte, wenn ich so viele Kamele hätte, wie viele Zweige es an diesem Baum gibt, ich würde sie alle unter euch verteilen. Und ihr würdet mich hiernach weder als Geizhals vorfinden, noch als Lügner, noch als jemand, der nicht tapfer ist. Deswegen der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nichts für sich zurückbehalten. Und danach hat er sallallahu alaihi wasallam ein paar Haare von einem Kamel genommen, ein paar Haareskamele genommen, wie ein Bündel von Haareskamel genommen. Und er sagte, ich schwöre bei Allah, von eurer Kriegsbeute steht mir nicht einmal so viel zu, wie diese Haare, wie viel Wert dieses Stück hat, diese Bündel von Haare hat. Nur ein Fünftel und dieses Fünftel bekommt ihr wieder zurück. Und so hat er sallallahu alaihi wasallam sogar den Anteil, der ihm zusteht, den er zu verteilen hat, also hat ein Fünftel. Und dieser Fünfte wird unterteilt unter die, die Allah im Koran in der Aya erwähnt hat. Die Bedürftigen und die Weisen und die nahen Verwandten und dem Sohn des Weges. Und er ist der Fünfte, sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, ein Fünftel des Fünftes und auch das bekommt ihr wieder zurück, sallallahu alaihi wasallam. Insofern sehen wir, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sein Herz erfüllt war mit der Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala und ihm das vollkommen ausgereicht hat und dass in seinem Herzen kein Platz mehr war für irgendetwas Vergängliches und es nicht wert ist, diese Dinge, dass man dadurch irgendetwas kaputt macht. Und da sollte sich jeder Mensch ein Vorbild nehmen im Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn es um die Beziehungen zu anderen Menschen geht. Denn die Beziehungen zu anderen Menschen, und ich rede hier von der Beziehung von einem Muslim zu einem anderen muslimischen Glaubensbruder, Glaubensschwester, dass man solche Beziehungen nicht kaputt macht aufgrund von Geldangelegenheiten. Und dass man sich 10-mal überlegen soll, bevor man mit einem Muslim eine Sache eingeht, die mit Geld zu tun hat. Und dass man sich bewusst macht, es kann sein, dass diese Sache schief läuft. Welche Vorsichtsmaßnahmen kehre ich, damit nichts passiert? Ja? Weil es lohnt sich nicht, dass man seine Beziehung zu einem Muslim kaputt macht wegen einer Sache, die bei Allah subhanahu wa ta'ala nicht einmal den Wert hat, der Flügel einer Mücke. Denn Allah sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn das gesamte diesseits den Wert hätte des Flügels einer Mücke, er hätte niemals einem ungläubigen Menschen ein Glas Wasser zu trinken gegeben. Nicht mal ein Glas Wasser. Ja? Und deswegen, dieses Leben ist es nicht wert, dass man deswegen sein Jenseits verkauft und auch nicht andere Kleinigkeiten, mehr oder weniger, auch wenn es Großigkeiten eher sind, dass man die Beziehung kaputt macht zu einem Gelehrten, zu einem Muslim, zu einem Nachbarn, zu seinen Eltern, zu seinen Kindern, zu irgendjemandem, nicht wegen Geld, 1000 Euro, 10.000, 1 Million, ja, und dann wird das Geld entwertet, hat keinen Wert mehr. Heutzutage, das Papier hat keinen Wert an sich, nur theoretisch. Die Leute glauben dran. Wird's entwertet, du kannst den Schein verbrennen, wegschmeißen, hat nichts mehr. Früher wenigstens war Gold, Silber hat an sich noch Wert gehabt. Heute ist Papier. Papier hast du auch im Drucker. Und als letztes, liebe Geschwister, eine Begebenheit. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam klar gemacht, dass es absolut haram ist, dass man irgendetwas dass man irgendwas veruntreut. Das heißt, dass man irgendetwas von der Kriegsbeute unterschlägt. Denn ihr könnt euch vorstellen, die Kriegsbeute würde gesammelt, und zwar sehr viel. Und es wäre einfach gewesen, für irgendjemanden zu kommen und etwas zu nehmen. Wer soll das merken? Wer merkt, wenn eine Münze fehlt? Wer merkt bei diesen Anzahl von Kamelen, wenn ein Kamel fehlt? Insofern wäre es einfach. Wer merkt, wenn einer hingeht und von einem Kuh etwas Milch nimmt und davon trinkt? Ja? Insofern wäre es sehr einfach gewesen. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam davor gewarnt. Und Allah sagte im Koran, وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, wer etwas veruntreut, wird mit dieser veruntreuten Sache am Tag der Auferstehung erscheinen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass er mit dieser veruntreuten Sache erscheinen wird, aber es wird nicht die gleiche Art sein, sonst wird das Feuer sein. Und deswegen, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam das davor gewarnt hat, kam einer von den Ansar, radiallahu anhu, und hatte einen zusammengeballten Haufen an Haaren gehabt, offensichtlich Kamelshaare, Schafshaare, egal was man hatte, heißt der Wolle natürlich, ja, hatte er gehabt und hat diesen Ballen, der eigentlich nichts wert ist, eigentlich kann man sagen, hat ihn dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zurückgegeben. Nach dem Erfahren, dass es Haram ist. Offensichtlich hat er nicht gewusst, ja. Und dann ist auch etwas geschehen, und zwar ist ein Maula des Propheten sallallahu alaihi wasallam gestorben. Ein Maula ist diejenige Person, ein freigelassener Sklave. Okay? Ein freigelassener Sklave. Nennt man Maula. Und es ist der Maula vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gewesen. Der heißt Kirkira. Und dieser Kirkira, als er gestorben ist, und wer ist er? Er ist ein Maula des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Also nicht irgendjemand. Als er gestorben ist, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er ist in der Hölle. Sagt der Prophet, huwa fi an-nar, er ist in der Hölle. Und dann die Sahaba radiallahu anhum, sie haben nachgeforscht und versucht herauszufinden, was der Grund dafür ist. Denn wenn der Prophet die Wahrheit spricht, ist klar, jetzt müssen wir noch gucken, warum hat er das gesagt, sallallahu alaihi wasallam. Und dann sind sie zu ihm und haben bei ihm vorgefunden, dass er einen Umhang damals veruntreut hat. Das heißt, der Mann ist sozusagen mit einem Kleidungsstück rumgelaufen, das ihn nicht gehört hat, und hat davon die ganze Zeit sich damit eingekleidet, und so ist dieses Kleidungsstück in seinem Grab ein Stück Feuer. Ja? Und deswegen gibt es da keine Vorteil, nur weil er mit dem Propheten war, sallallahu alaihi wasallam, und nur weil er vielleicht ein Sahabi war, und nur weil er vom Propheten freigelassen, das alles nutzt ihm gar nichts vor Allah subhanahu wa ta'ala. Niemand wird dir helfen können vor Allah azza wa jall. Der Einzige, der dir helfen wird, ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und wie er dir hilft, hat er dir auch klar gemacht, indem du Gutes tust und seinen Anordnungen seinen Anordnungen lebst und seinen verbotenen Dingen aus dem Weg gehst. Ansonsten, wer Verbotenes begeht, wirst niemanden finden können, außer Allah subhanahu wa ta'ala, der dir beisteht und der dir helfen kann. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch davor bewahren, dass wir irgendetwas Verbotenes nehmen oder essen oder trinken oder uns mit Verbotenem kleiden, denn Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der am besten weiß, was für uns erlaubt ist, verboten. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung, und wir bitten ihm darum, dass er uns den Erfolg verleiht, Tauba zu machen vor jeder Sünde, bevor uns der Tod ereilt, denn er ist derjenige, der zu imstande ist, und er ist derjenige, dem wir darum zu bitten haben. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.